They bought me a ticket for once. They were like, bought me an actual ticket. Said, hey, we'd love to have you out. So I was like, that's new, but I'm here. So then they start interviewing me. They actually want to hear me talk. So maybe they want me to fight Johnny Hendricks. Take an ass whooping right to your face, bro. Worse than tonight, because you got your ass whooped all four rounds. I've seen it. I've seen your little amateur style. I'm ready to fight. I mean, I'm ready to fight the right fight. Try to get a fight this year. I talked to Dana. Hardly, but, you know, he knows where I'm in mindset. He knows where I'm at. Everybody, like I said earlier, you know, I was talking to some behind the scenes here. Everybody knows what's going on. And that's what's up, you know. We need a title fight. We need a real fight. We need to let the fans have what they want to see. And, you know, that's why I'm here. I'm here to get something going. Hey, du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Wie du das immer hinkriegst, weiß ich nicht. Wie du das alles unter einen Hut bekommst. Du siehst immer top aus. Top Outfits, top Friese übrigens. Auch sehr, sehr geil. Lass dir nichts anderes erzählen. Du bist über jeden Zweifel erhaben. Du bist sehr geil. Du bist super geil. Wow. Hallo Chris. Hallo Ricky. Ach du Kacke, was denn jetzt passiert hier? Unser Intro spielt sich nicht ab, so wie ich es will. Mich hörst du aber noch, Chris? Ja. Gibt's ja überhaupt nicht. Irgendwas ist immer. Chris, wa? Mhm. Gibt's jetzt keins? Hey, ich probier's nochmal. Soll ich mal probieren? Ja. Okay. Nee. Das Intro ist uns verschütt gegangen, sagt man, glaube ich. Das gibt's doch gar nicht. Also seitdem ich hier diese wahnsinnige Umstellung hinter mir habe, geht gar nichts mehr. Ah, jetzt geht's Intro. Also Chris, Intro funktioniert wieder, Gott sei Dank, aber ich habe so langsam das Gefühl, dass ich vielleicht doch mal die $60 investiere und mir eine offizielle Lizenz hole. Ich habe ja bis jetzt die geschenkte Lizenz hier für diese Aufnahmesituation, die ich hier sozusagen kreiert habe. Und ich glaube, ja, da ist noch Luft nach oben. Es sieht fast so aus, als ob ich da mal in den Geldbeutel greifen soll. Vielleicht sollten wir uns wieder einen Sponsor an Land ziehen. Nee, die waren bisher alle kacke. Och, weißt du, was ich schön finden würde? Ja. Wenn uns Schlagkraft, also praktisch Schlagkraft bei uns als Sponsor einsteigen würde. Das wäre auch podcastübergreifend, finde ich, die richtige Botschaft an alle da draußen. Ja. Gemeinsam sind wir stark. Ja. Chris, heute ist es soweit. Nicht, dass das dann irgendwie so einen intellektuellen Jojo-Effekt hat, das will ja keiner. Oh, schön. Das könnte fast, also in jedem anderen Podcast wäre diese Moderation, glaube ich, vorbereitet gewesen. Bei uns geht die einfach so frei von der Leber weg. Ja. Das ist so, also wir sind die intellektuelle Speerspitze des, zumindest des MMA-Podcastings, glaube ich. Ja, das haben wir auf jeden Fall erreicht. Und wir sind gleichzeitig auch das Leitmedium in zweierlei Hinsicht. Was die UFC betrifft, sind wir es schon im Endeffekt schon ausgezeichneterweise. Denn heute Mittag habe ich es auf Twitter verkündet und jetzt ist es natürlich auch soweit. Wir announcen offiziell das UFC Berlin Main Event für die Veranstaltung am 31.05. Und ich weiß gar nicht, ob ich es announcen möchte, aber es ist Marc Munoz gegen Gegard Mousasi. Ja, und alle so, yeah. Alles das, echt, was hast du dir ausgedacht, oder? Nein, das ist leider nicht ausgedacht. Gegard the Losing Streak Mousasi gegen den anderen, der verloren hat, richtig. In einer eigentlich ganz spannenden Division, die allerdings... Lightweight müsste das sein, oder? Nee, Daniel, das ist doch nicht Lightweight. Überleg mal, was kriegst du hin? Mousasi? Munoz? Gegen wen hat Mousasi zuletzt gekämpft? Hat er nicht gegen... Na? Zedragon? Ach so, Machida. Und Meshida tritt jetzt an gegen... Na, gegen John Jones. Gegen deinen Namensvetter? Gegen John Jones. Chris Weidman? Gegen Chris Weidman. Im Middleweight wird es dann richtig, sein. Richtig, also... liegt nämlich daran, dass Chris Weidman Middleweight Champion ist. Ah, dir kann man auch wirklich nichts vormachen. Nee, und ich habe heute das Promoposter dazu gesehen. Und mir gefällt's. Das ist ja schön. Wie gefällt dir dieser Main Event? Ah, Entschuldigung, was? Wie gefällt dir dieser Main Event? Immer wenn ich Main Event und Berlin zusammen in einem Satz höre, dann schaltet bei mir irgendwie 87% des Hirns aus. Die restlichen sind sowieso schon bei UFC in Berlin auf Standby. Ich muss aber wirklich sagen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass... Das hätte ich aber nicht gedacht, dass man da wenigstens die Namen kennt. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt Uli Paschulke gegen... Ja, aber oder man muss ganz ehrlich mal sagen, dass das Main Event ist erwartungsgemäß schwach. Das möchte ich hier auch überhaupt nicht schönreden oder sonst irgendwas. Es ist erwartungsgemäß schwach. Wie gesagt, in der Middleweight Division gibt's einiges, was interessant sein könnte an Kämpfen. Und wir kriegen halt wirklich einen Kampf, der völlig Latte ist. Musashi, ist der Munoz gerankt? Munoz ist, weiß ich gar nicht, ob der gerankt ist. Aber egal, Musashi, wenn unsere Rankings auf mmaradio.de/ufc-ranking/change-your-opinion... da ist Gegard Mousasi auf 12 sogar gerankt. Ja, das ist schon richtig, aber er kommt ja aus einer Niederlage und hat sich da auch wirklich jetzt nicht gerade mit rumbekleckert. Sprich, es ist halt ein Event, das wirklich, oder ein Main Event, das keine Sau interessiert. Es ist wirklich so. Also es ist halt, wirklich wieder so ein, eigentlich eine gute Idee von der UFC, dass sie sagen, okay, komm, wir bringen die beiden Jungs, die haben einen Namen und wir bieten denen da ein bisschen was, aber der Kampf an sich hat halt überhaupt keine Aussagekraft. Also wir haben schon Schlechteres erlebt bei Fight Cards, muss man dazu sagen. Da kann man auch wieder was reininterpretieren. Oh, das fällt mir persönlich sehr schwer. Gegard Mousasi, da kommen die obligatorischen Sätze. Ja, wo geht denn die Reise hin in seiner Karriere? Orientiert er sich einfach nach unten? Gar sogar, wird er herausfallen aus den Top 15 oder wird er den Anschluss schaffen? Eventuell sogar Top 10? Das sind Fragen, die umtreiben uns. Keinen interessiert, genau. Sassi, höchstgradig. Ja, ich glaube eben nicht. Das ist das Problem. Ich glaube, das interessiert... Bevor wir, Vicky. Ja. Bevor wir übrigens jetzt unfassbar so deep in die Materie eingehen, ich wollte mich eigentlich nur noch mal kurz bedanken. Für was denn? Für meine Hörer. Was? Ja, die 20.03.2014 Vier Ecken zu Elva News, das gab es bisher, die mit Abstand meist gedownloadste und gehörteste aller Zeiten. Yes. Der Thumbs up to the listeners of 4 Ecken zu Elva News. Ja, gut, das dass wir das hier untergebracht das haben an dieser Stelle. Das muss ich doch nochmal, also das ist doch ein Friendship-Projekt, was wir hier machen. Aber, und weißt du, kann ich doch mal sagen? Auch, ich habe ja Hoaxilla jetzt in letzter Zeit vermehrt gehört und das Schlimmste ist, wenn dieses dumme Schwein anfängt, von seine eigenen Produktionen die ganze Zeit zu placken. Das geht mir so auf den Sack. Weil wenn ich doch, also Podcast ist ein Medium, das ich aktiv konsumieren muss. Das ist nicht wie Radio, wo ich 100-mal sagen muss, was als nächstes kommt. Weil die Leute, die es interessiert, die kriegen das schon sowieso mit. Weil sie das ist jetzt ein Affront an mich? Nee, grundsätzlich. Weil mir das... an mich? Auch an mich. Nicht nur an dich oder an sonst irgendwen, sondern auch an mich. Es ist so unnötig, ständig seine eigenen Sendungen in seiner eigenen Sendung zu placken. Weil die Leute, die da zuhören, da können wir davon ausgehen, dass die sowieso sich drum kümmern und interessieren, was da sonst so los ist. An Anbetracht dessen, dass es relativ aktuell ist, weil heute nämlich der 20.03. ist, wollte ich eigentlich nur mal sagen, danke. Ja, ich verstehe es doch. Ich verstehe ja dein Anliegen. Aber mir geht das so auf die Banane. Echt, wirklich. Also dieser Hoax-Master ist ja wirklich ein dummes Schwein, was Self-Plugging angeht. Das ist ja wirklich nicht mehr auszuhalten. Wenn er redet aber auch von Fans und da habe ich schon ein tierisches Problem mit. Ja, ist klar. Aber das macht's ja nicht besser. Ich versuche auf Self-Plugging zu verzichten. Es steht uns einfach nicht gut zu Gesicht. Wir sind mittlerweile so weit verbreitet da draußen, Chris. Im Endeffekt, wir haben es überhaupt nicht mehr nötig. Ich glaube, ich nehme auch unseren Feed bei iTunes raus. Man kann uns nur noch auf der Seite hören. Und dann mache ich eine Paywall dazwischen, auf jeden Fall. Oder einfach dann das auch noch rauslöschen und nur noch einfach, du sprichst aus dem Fenster raus. Weißt du, was ich heute Mittag eigentlich erzählen wollte, was der Main Event ist bei UFC Berlin? Mhm. Wir. Wir machen praktisch eine Pre-Show vorne, wo man die Jacken abgibt. Da stellen wir uns hin und machen eine Pre-Show. Das ist der Main-Event von UFC Berlin. Aber naja, jetzt sind die Jungs mir aus England dann doch zuvor gekommen und haben bekannt gegeben, dass es was viel Besseres gibt, nämlich Gegard Mousasi gegen Mark Munoz. Außerdem wird noch dein Kumpel ein Match bestreiten. Nick Hein wird sein... Großartig. Wird sein UFC-Debüt feiern. Ja. Und zwar gegen jemanden, ich möchte die Spannung ein bisschen hochhalten, weil ich glaube, also wenn ich dir direkt sage, gegen wen er antritt, dann bist du einfach zu gehypt. Welcher Division ist er eigentlich? Das ist in der Division, ja. Aber den kann man ja auch googeln. Ja, und zwar trifft Nick Hein auf, wie hieß der, Dober, Dingsbums Dober, wie hieß er denn nochmal, Mensch, verdammte Axt. Dober. Auf Dober trifft er, muss reichen. Mark Mann? Dober. Dobermann? Ja, ein Dobermann, auf den trifft er. Nee, also nochmal zur UFC Berlin-Geschichte. Das wird für jemanden, der die UFC mag und in Deutschland jetzt endlich mal die Möglichkeit bekommt, die UFC live zu sehen, ein schönes Event werden. Allerdings, ich habe vorhin auch beim Storky schon gelesen, dass er sich freut auf Bruce Buffer, aber das kannst du vergessen. Das wird definitiv nicht der Fall sein. Die UFC hat ja extra bekannt gegeben, dass man ein eigenes europäisches... Ja, Bruce Buffer kommt doch gar nicht. Genau, ein eigenes europäisches Team hat. Der Andy Freelander wird da wieder ins Mikrofon rülpsen. Und kann ich schon wieder ausrasten. Denn Hardy und Andy Gooden oder wie der heißt, die werden das kommentieren, die machen das auch ganz gut. Den Announcer findest du wirklich gut? Nein, den Announcer nicht, aber die Kommentatoren. Ja, stimmt, die finde ich auch gut, ja. Ja, und der Rest der Geschichte da wird sich jetzt wie soll man es sagen, okayem Niveau abspielen. Ich meine, mit dem Main Event, das ist jetzt kein Hammer, aber auch nicht so schlimm, wie man es hätte erwarten können. Man kennt sie. Ja, jetzt kann man natürlich vielleicht noch hoffen, dass es noch einen Frauenkampf gibt, dass irgendwie Shayla Gaff da mit auf die Card kommt. Und das hätte ich nämlich auch mal gern, muss ich ganz ehrlich sagen, in Deutschland so ein Damen-Match. Das wäre schon schön. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Card weiter gestaltet. Der Anfang wurde gemacht mit Peter Sobota, jemand aus Polen, ganz in der Nähe aus Berlin. Da werden viele polnische Fans kommen. Nick Hein feiert sein Debüt. Ja. Und der Main Event ist okay. Ist nichts wahnsinnig Geiles. Aber man muss sagen, vor 2-3 Jahren hätte das noch sehr gut ein Strikeforce Pay-Per-View Main Event sein können. Also es ist kein schlechter Main Event, aber es ist leider auch nicht, also kein Gustafsson gegen Manuwar. Aber das haben wir ja im Endeffekt vorher gewusst. Ja. Wer übrigens auf keinen Fall dabei sein wird, kann man hier nochmal nachtragen, für alle, die die Pay-Per-View-Ausgabe nicht gehört haben. Genau, Dennis the Menace. Ich hätte jetzt echt Bermudes gesagt, aber ich meine natürlich Dennis Siever. Ja, Pech für Dennis Siever. Was der wohl macht am 31.05., Chris? Bestimmt treffe ich den auf dieser Hochzeit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er in Brasilien kämpft. Dass er dann noch eine Ausnahmegenehmigung für Drogen bekommt oder so. Ja, Drogen. Für Drogen. Aber obwohl, es ist ja jetzt die letzte Ausnahmegenehmigung, die erteilt wird für die Fight Night 39 jetzt am Sonntag. Am Sonntag. Es ist also komplett mal was ganz Neues für uns UFC-Fans. Am Sonntag, wie wir sagen in... Da, wo ich herkomme, sagt man Sonntag. Wie sagt man im Hochdeutschen dazu? Sonntag, sagt man bei uns. Oh, ihr seid ja, also ihr geht ja manchmal ganz andere Wege als wir. Also ihr seid ja wirklich Querdenker, das gibt's ja gar nicht. Mauricio Shogun Hua gegen Dan Henderson, oder? Anders war ja, das jetzt richtig, nicht. Richtig. Ja. Mauricio Shogun Hua gegen Dan Henderson. Yay. Die Opis steigen wieder in den Oktagon, muss man sagen. Die Yuppies oder die Opis? Ich glaube, es trifft beides zu. die hippen Opis, so könnte man sagen. Aber die freshen Opis. Man muss natürlich zugeben, 2011 Fight of the Year gewesen. Ich glaube, auf UFC TV kann man den Kampf auch momentan noch mal angucken for free und das lohnt sich. Also ich bin nicht der allergrößte Fan davon, sich Kämpfe noch mal im Nachhinein reinzuzwirbeln, aber da lohnt sich's. Also das kann ich nur jedem empfehlen, sich das Ding mal reinzuballern. Mauricio Shogun Hua gegen Dan Henderson. Ich bin natürlich gespannt, wie der Kampf verlaufen wird. Ich meine, es ist der letzte Kampf, für den es eine Ausnahmegenehmigung zum Testosteronmissbrauch geben wird. Dan Henderson... Missbrauch? Ja, Dan Henderson sah zuletzt nicht ganz so gut aus und bei Mauricio Shogun Hua wird es halt jetzt... dann sich auch rausstellen, ob das mehr oder weniger ein Lucky Punch war gegen James Tehuna, da als er schon mit dem Rücken zur Wand stand in Australien. War doch Australien, oder? Weißt du es noch? Mit Mark Hunt, der Main Event? Naja, der war in Australien, aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob der... Ist auch egal, ist auch völlig Wumpe. Auf jeden Fall, es könnte ein unterhaltsamer Kampf werden, dass das Ding 5 Runden lang ist. Also da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das dem Kampf gut tun wird oder nicht so gut. Ich meine, man hofft ja im Endeffekt, dass es schnell vorbei ist. Ja, aber Dan Henderson ist doch ein Finisher, oder nicht? Ja. Punkt. Da musst du halt drauf hoffen. Darauf hoffe ich. Absolut. Also das ist auch alles, auf was ich hoffe, dass das Ding schnell vorbeigeht, weil natürlich würde ich mir gerne den Main Event angucken, wenn wir eine ähnliche Qualität bekommen wie beim ersten Kampf zwischen den beiden. Aber es hat sich halt so viel geändert mittlerweile. Also man kann das nicht mehr vergleichen. Dan Henderson und Mauricio Shogun Hua, die heutige Form mit der von vor 3 Jahren oder vor 2,5 Jahren, das ist einfach zu lange her und ich guck's mir auf jeden Fall an, weil man hat ja schon mal gesehen, das Ding hat Potenzial. Also muss man sich's eigentlich angucken. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir uns ein bisschen ärgern über diesen Main Event. Aber er hat Potenzial. Wer denkst denn, wer gewinnt? Ich mag ja Dan Henderson lieber. Der war ja neulich erst in der Brasilien-Card, ne? Ja, genau. Da hat er gegen Vitor, TRT Vitor verloren. Muss man ja jetzt unterscheiden. Es gibt ja den TRT Vitor und ab jetzt ist es praktisch nicht mehr der TRT Vitor und davor war er auch nicht der TRT Vitor. Mhm. Und ich glaube, dass man in Zukunft wirklich unterscheiden muss, wenn man Kämpfe aus der Vergangenheit von Vitor Belfort bespricht, dass man wirklich dazu TRT Vitor sagt. Das ist so wie Attitude Era und Post-Attitude Era. Nee, das ist eher wie so Cheaten und Normalspielen. Also einfach, wenn du so unsterblich bist und alle Waffen bei was spielt man so? Bei FIFA hast. Alle Waffen bei FIFA hast? Ja, ich habe einen linken und einen rechten Schuh. Ich glaube, viel mehr Waffen gibt's nicht. Also den Cheat habe ich schon. Doch, gibt's noch eine dritte Waffe, denk mal nach. Ah, ein Kopf? Ja. Ah, dann gewinnt er so. Ich bin und glaube auch, dass Dan Henderson gewinnt, aber ist mir eigentlich wurscht. Hast du denn Bock auf den Main Event? Ja, muss ich sagen. Das ist schön, das freut mich, weil zuletzt hast du ja immer mal wieder so ein bisschen... hast dich nicht so ganz auf die Cards nee, das kann man nicht sagen, aber du warst ein bisschen zurückhaltender. Ja, absolut. Die 171er-Card, die hatte ja im Prinzip mit Gastelum, Sanchez und mit Pennington und mit Condit 4 Leute, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber dieses Main Event, was mich überhaupt nicht interessiert hat, das hat diese ganze Card so ein bisschen gebufft. Aber auf die Card freue ich mich sehr, auf das Main Event freue ich mich sehr. Aber halt mal, hat dich das Main Event dann nicht für alles entschädigt bei UFC 171? Nee, weil es mir vollkommen egal war, wer gewinnt. Das war doch ein absoluter Klassiker. Ja, war ganz cool, dass Lawler gelacht hat, als er die ganze Zeit aufs Maul gekriegt hat. Es war schon ein geiler Fight. Aber zu einem geilen Kampf gehört auch irgendwie für mich so eine emotionale Ebene dazu. Und die hat da völlig gefehlt, weil ich beide unglaublich scheiße finde. Also ich fand den Kampf an und für sich großartig. Ich fand vor allen Dingen Johnny Hendricks in den ersten beiden Runden großartig. Reden wir schon über den Kampf jetzt? Ja, sieht so aus. Also ich fand zum Beispiel wirklich, wie Johnny Hendricks die ersten beiden Runden bestritten hat, vor allem die zweite, da habe ich echt gedacht, oh, das wird eine relativ kurze Nummer beziehungsweise eindeutige Angelegenheit. Hätte ihn finishen müssen. Ist schwierig. Also man darf nicht vergessen, dass Robbie Lawler nicht so leicht zu finishen ist. Das ist schon ein toughes Stück Scheiße. Also der kann schon einiges vertragen. So Lawler hatte doch in der zweiten Runde schon 2 Phasen, wo er weg war. Wer? Lawler. Nee. In der zweiten Runde, da waren ja auch schon Spaghetti Legs. Na, weg würde ich aber nicht sagen. Ich glaube wirklich nicht, dass er da schon so weit war, dass man sich hätte Sorgen machen müssen. Aber das war halt wirklich so impressive dominant von Johnny Hendricks, dass ich mir gedacht habe, okay, das wird eine schnelle Nummer, aber ich habe natürlich im Hinterkopf gehabt, dass Hendricks auch gegen GSP nach den ersten beiden Runden ein bisschen abgebaut hat, man sowieso Hendricks so ein bisschen nachgesagt hat, dass das Cardio nicht gerade sein Steckenpferd ist und vor allem, man darf natürlich nicht vergessen, er hatte ja diesen schweren hatte eigentlich keinen schweren Weight Cut. Es war ja dann im Endeffekt nur ein Malheur, was ihm da passiert ist mit der Waage im Hotel. Aber er hatte auf jeden Fall trotzdem so ein bisschen nervliche Anspannung, glaube ich. Im Nachhinein hat er gesagt, es hat ihn überhaupt nicht beeinflusst. Glaube ich auch. Also so wie es aussah, war ja wohl die Waage irgendwie kaputt in seinem Hotelzimmer. Irgendjemand ist da drauf gehüpft und deswegen ging die nicht. Und er ist dann nach hinten gegangen, eine Runde Fahrrad fahren auf so einem Fahrrad-Dingsbums da und hat dann locker leicht die 151, 100, er hat auf jeden Fall sein Gewicht. Ich habe jetzt aber nochmal eine Frage. Naja, dafür bin ich doch da, Chris. Ich bin der Fragen-Peter. Hau raus. Nach der dritten Runde, da hat der, ich muss mal gucken, bei wem es war, der Coach von Johnny Hendricks das Mikrofon zugehalten. Ja, also pass auf, das ist jetzt, könnte verschwörungstheoretisch jetzt werden, was ich dir jetzt alles erzähle. Na, also warte, wenn jetzt zum Aliens ins Spiel kommt, dann lass uns lieber warten, bis Potscher online ist. Nein, nicht ganz, aber es ist wohl so, Johnny Hendricks hat sich 2 Wochen vor dem Kampf verletzt. Ja, 2 Wochen bevor, er gegen Jerry Lawler. Ich will immer Jerry Lawler sagen. Deswegen sage ich Lawler. Er ist aber Robbie, glaube ich. Bevor er gegen Robbie Lawler antreten musste, hat er sich verletzt. Und zwar eine Ellbogenverletzung hat er sich zugezogen. Beziehungsweise hat man das vermutet. Mhm. Das Codewort, ja, damit, wenn es im Kampf irgendwelche Probleme gibt, die gegnerische Seite nicht mitbekommt, wo es Probleme gibt, war Schulter. Das hat man zum Beispiel auch mal in Ringpausen gehört, dass Johnny Hendricks gesagt hat, seine Schulter macht ihm Probleme. Damit hat er gemeint, dass sein Ellbogen wieder Probleme macht. Und vielleicht hat zwischen diesen beiden Runden der Coach irgendwas Genaueres sagen wollen und hat deswegen das Mikrofon zugehalten. Ist natürlich jetzt reine Spekulation. Fakt ist aber auf jeden Fall eins, dass für Johnny Hendricks diese Verletzung große Nachwirkungen haben wird. Denn Johnny Hendricks muss am Montag operiert werden, hat einen gerissenen Bizeps und ein gebrochenes Schienbein, aber keine Sorge, Schienbein ist nicht ganz durch, sondern so ein Haarriss ist das irgendwas am Schienbein. Ja. Das ist nicht ganz schlimm. Das Schlimmste ist wohl der Bizeps. Kann man denn Haares operieren? Ich weiß noch, Wayne Rooney konnte das gar nicht im Fuß richtig operieren. Da fehlen mir nicht. Jetzt natürlich, also was du ja weißt, deswegen fragst du mich zu Recht. Mhm. Ich habe ja mal Medizin studiert. Das ist ja kein Scheiß. Alle denken immer, wenn ich das sage, es wäre Scheiß. Aber ich habe wirklich mal Medizin studiert. Mhm. Aber bin nicht fertig geworden. Aber ja, leider Gottes kommt halt erst im letzten Semester Haares im Schienbein dran und deswegen kann ich dir dazu gar nichts sagen, aber im ersten Semester kommen gerissene Bizepse dran und da wurde mir bekannt gegeben, dass, also wenn alles gut geht, dann beginnt er in 6 Wochen mit der Reha, 4 Wochen dauert die Reha dann und bis er praktisch wieder richtig voll einsteigen kann, wenn alles gut läuft, dauert es 2 Monate, sprich, wenn man sich dann noch überlegt, dass er vielleicht eine kleine Anlaufzeit braucht und ein Trainingscamp und so. Sprich, für Johnny Hendricks ist jetzt auch erstmal 4 Monate Pause angesagt. 3 bis 4 Monate würde ich schon mal schätzen, bevor wir den wiedersehen. Läuft nicht für die UFC, aber für, das ist zu böse, was ich jetzt sagen wollte. Ja, aber man muss es wirklich so sehen, Hendricks hat das dann toll gemacht, hat sich zurückgekämpft, obwohl Lawler dann großartige 2 Runden hatte. 4 und 5, siehst du wahrscheinlich genau, 3 und 4. Und die 5. dann war relativ eng, bis halt dann der Takedown von Lawler kam, von Hendricks kam. Wobei man sagen muss, dass Hendricks davor auch schon ein bisschen die Pace wieder angezogen hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe wirklich gedacht, Lawler gewinnt das Ding jetzt. Also Hut ab vor Johnny Hendricks. Und ich fand den Kampf großartig. Wirklich. Und es war Kautabak. Richtig, es war Kautabak. Du wolltest es mir nicht glauben. Nee, wollte ich dir auch nicht glauben, weil es macht für mich halt so wenig Sinn, dass sich da tatsächlich jemand hinsetzt und Kautabak sich reindonnert. Das ist ein fucking Texanian. Absolut, aber dann kann ich mich wirklich mit der Kippe danach oder mit dem Joint, wenn sich da mal Nick Diaz mit dem Joint hinsetzt, das würde ich genauso geil mit finden. Mit der Bong am besten noch. Ja, genau. Hörst du dann nur, wenn Dana White irgendwas erzählt, hörst du es nur nebenan. Genau, und dann hörst du immer, wie Nick Diaz zu Nate Diaz, der natürlich auf der gleichen Card ist, sagt, hey, don't make the Bogart. und dann kommt Dana nochmal dazwischen. Ich kann mir richtig schön vorstellen. Nick Diaz, muss man ganz kurz sagen, Nick Diaz hat man ja heute im Intro gehört, fordert Johnny Hendricks heraus. Fordert Johnny Hendricks heraus? Mit seinem Amateur-Style, wie Nick Diaz das sagte. Was Amateur-Style? Lifestyle oder Wrestling? Nee, ich glaube komplett, er meint alles von Johnny Hendricks ist Amateur-Style. Und Nick Diaz hat gemeint, er ist wieder bereit zum Kämpfen. Und er möchte auch kämpfen, und zwar gegen Johnny Hendricks. Aber das hat sich wahrscheinlich jetzt erstmal erledigt. Naja, wieso? Wird er irgendwann wiederkommen? Das ist richtig. Was ist denn der nächste natürliche Feind eines Johnny Hendrix? Ja, das ist ein gutes Thema, Chris. Rory McDonald? Ja, das ist ein gutes Thema. Und also, man muss ja erstmal prinzipiell sagen, die UFC hat jetzt das Problem, sage ich jetzt mal, dass man mit Woodley jemanden hat, der eine starke Performance gezeigt hat. Können wir eigentlich auch gleich drüber reden. Ja, gegen Carlos Condit. Ich fand die erste Runde war großartig von Woodley. Und auch die zweite, soweit sie halt dann eben ging, war ziemlich stark von ihm. Das Problem ist halt, bei Carlos Condit, der braucht immer eine Weile, bis er reinkommt. Der ist nie in der ersten Runde gleich so stark, wie er vielleicht in der dritten oder wenn es ein Five-Rounder ist, wie er dann in der fünften Runde drauf ist. Sprich, da könnte natürlich noch einiges passieren, aber bis zu dem Zeitpunkt, als der Kampf abgebrochen werden musste, war Woodley großartig. Vor allen Dingen, wie er diese Distance immer, also hat ja auch Joe Rogan gesagt, wie er das einschätzen kann, wie er da reinspringen kann mit seinen Jabs und mit seinen Schlägen, das war schon High Performance war das schon. Also das war wirklich großartig, was er da gezeigt hat. War das? Nate Diaz? Nick Diaz. Nick Diaz will zurückkommen. Will der nur zurückkommen gegen Johnny Hendrix? Kann ich mir gut vorstellen, dass er so eine Aussage tätigt. Sagt er, aber es gibt noch einen zweiten Kampf, der, glaube ich, nicht nur mir gefallen würde, sondern gegen, auch Dana White. Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde, also Nick Diaz gegen XY oder was? Robbie Lawler. Es gab zwischen den beiden schon mal einen Kampf, der war herausragend und die beiden sind sich auch nicht ganz so grün. Und dieser Kampf würde einfach genial passen. Auch für Nick Diaz wäre das ein toller Kampf. Gegen Robbie Lawler, es wäre ein hervorragender Kampf. Also deswegen, wir können ja das Problem mal gleich aus der Welt räumen mit Nick Diaz und Johnny Hendricks Verletzung. Ich würde jetzt sagen, also aus meiner Sicht kannst du Nick Diaz jetzt nicht gleich gegen Johnny Hendricks machen. Nein, das geht nicht. Also aus unserer Sicht nicht, aus der Sicht der UFC kann ich es mir wiederum vorstellen, also weil die brauchen Geld. Und es sind ja einige... Hört sich an, als wenn die nicht mehr ihre Miete zahlen können. Nö, aber dadurch, dass so viele Champions verletzt sind und Pay-Per-View-Draws weg sind, glaube ich, sind die über jeden Pay-Per-View-Buy dankbar. Und deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn sie sagen, komm, wir machen das jetzt einfach mal mit Nick Diaz. Vor allem, weil ja Woodley nicht... Also das war jetzt einfach... Es war zwar eine starke Performance, aber es war nicht so, dass man das Gefühl hatte... Der Kampf hat den wahren Gewinner dann letzten Endes zum Schluss bekommen. Also, weil da schwingt ja immer noch so ein bisschen Unzufriedenheit mit, wenn man einen Kampf wegen einer Verletzung abbrechen muss. So. Und Hector Lombard hat auch eine geile Performance gezeigt, aber muss man natürlich sagen, nach außen hin so der Average Joe ist, glaube ich, nicht ganz so zufrieden mit Hector Lombard. Sprich, der ist doch doof, der Typ. Sprich, auch den Kampf zu verkaufen wäre jetzt nicht ganz einfach. Deswegen, ich würde jetzt erstmal sagen, Nick Diaz bringt man nicht, aber ich würde es ist jetzt nicht überraschend finden, wenn die UFC sagt, okay, der bekommt gleich einen Titelkampf. Es wäre lächerlich, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber zurück zu deiner Frage. Lawler und Nick Diaz räumen wir mal aus dem Feld. Die beiden gegeneinander. Absolut. Das wird großartig. Darf ich dir versprechen. Ja. Woodley würde ich gegen Hector Lombard stellen. Weil Woodley hat mich überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, in seinen letzten Kämpfen. Und Lombard im Welterweight, also ich finde den Mann Wahnsinn. Also was der auch gegen Jake Shields gezeigt hat, fand ich wirklich herausragend. Also auch Judo-mäßig wieder outstanding. Das ist einfach eine Maschine. Und ich würde es jetzt cool finden, wenn sie sagen, okay, wir machen Lombard gegen Woodley und der Gewinner ist Nummer 1. Contender und trifft danach auf Hendricks, wenn der aus seiner Verletzung wiederkommt. Das wäre aber auch ein exciting Fight, muss ich sagen. Da hätte ich Bock drauf. Mhm. Wie fandst du Lombards Performance gegen den anderen Hampelmann da? Ich fand Lombard leider gut, weil ich mag den Typen als solches überhaupt nicht. Lombard hatte gegen Jake Shields. Ich bin zwiegespalten, muss ich sagen. Ich hab mir so ein bisschen überlegt, der alte Lombard, der hat mich immer gestört. Und dann habe ich mir ein Interview... Ja, aber der war doch nur nach vorne ging der. Nee, nicht nur vom Stil her, sondern auch wie er sich nach außen hin verkauft hat, hat er mich immer gestört. Ja, also wenn es vom Stil her jetzt geht, da fand ich die ersten Kämpfe in der UFC grauenhaft. Jetzt im Welterweight fand ich alle gut, die beiden. Alle sind ja nur zwei. Aber Lombard an und für sich fand ich immer so irgendwie unsympathisch. Und jetzt habe ich den... Mhm. bei 171 in einem Interview in so einem Scrum gesehen und da fand ich den wieder sehr sympathisch. Deswegen. Welchen jetzt? Lombard. Lombard, ja. Der Woodley war auch bei sowieso. Der PK nicht Woodley ist großartig. Woodley ja. ist, den mag ich, ja. Mhm. Und ich finde, das sind momentan so nach Johnny Hendricks mit die Besten. Jetzt kommst du mit Robbie Lawler. Der steht nee, ja jetzt auch jetzt komme ich mit wem ganz anders aus dem Hut, weil ja, ich finde, ein Fighter hat bei 171 seine Feuertaufe durchlebt und das ist ganz klar Calvin Gastelum. Da gebe ich dir recht. Der in der zweiten Runde, da kannst du mir erzählen, was du willst, der war weg. Da hat er sich aber nochmal rausgeschmuggelt. Da kannst du dich noch an die zweite, ja, in der zweiten absolut. Runde erinnern. Der Gastelum hat Fäuste gefressen, da hast du dir nur gedacht, jetzt ist vorbei. Oh nein, es geht seine schöne Profi-UFC-Fighting-Streak dahin. Aber nein, nein. Und Gastelum braucht noch einen Fight, dann ist er im Title Picture. Nein, nein. Meinst du nicht? Nein, da oben ist zu eng. Da rutscht er noch nicht rein. Du hast immer noch einen Robbie Lawler, der eine hervorragende Leistung gezeigt hat gegen Johnny Hendricks. Den kannst du nicht jetzt schon abschreiben. Du hast Rory McDonald, der da oben rumschwirrt. Den mag ich ja nicht. Du, ja, ist halt da. Dann hast du Carlos Condit. Gut, der wird jetzt 6 Monate ausfallen. Hat sich ja das Kreuzband gerissen. Ist jetzt, glaube ich, heute bestätigt worden. Also der wird bestimmt 6 Monate ausfallen. Hm. Aber dennoch ist er, wenn er dann wiederkommt, einer der immer Top 5, ein Thema. Ja, Welterweight. Ich behaupte, wenn der diesen Kampf gewonnen hätte, dann würden wir definitiv Condit gegen Hendricks sehen jetzt als nächstes. Ja, absolut. Tyron Woodley haben wir drüber gesprochen. Jake Ellenberger, dieser Name schwirrt auch noch da rum. Ja, klar, der letzte Kampf gegen McDonald war jetzt nicht so besonders stark, aber davor geile Kämpfe abgeliefert, hat sich definitiv behauptet da. Dann hast du Hector Lombard, haben wir auch drüber gesprochen. Matt Brown kommt jetzt wieder zurück. Holy shit, da sind wir schon bei 8 Leute, also 7. Johnny Hendricks hat ja einen Titel, die da definitiv oben im Wörtchen mitreden können. Ah. Dann dann kommt für mich so die zweite Ebene. Ja, ich finde gerade der nächste Fight von Tarek Seffer, den wird sehr interessant. Gegen wen trifft er nochmal? Weiß ich nicht. Warte mal, muss ich mal kurz nachgucken. Der trifft als nächstes auf... Steht hier nicht bei UFC. Stimmt, steht hier nicht bei UFC. Der hat jetzt gegen Lim, hat er ja den Kampf da gewonnen. Der hat gegen Lim in Korea gewonnen und kam ja von Strikeforce als goldener Junge, ne? Hat er für die noch keinen Kampf bekommen jetzt wieder? Naja, da hast du doch schon einen interessanten Kampf. Mach doch jetzt. Gastelum versus Severtin? Eher gegen McDonald oder so. Oder gegen, warte mal, gegen nein, Ellenberger gegen Severtin müsste ja, doch jetzt kommen. Ja, das kannst du machen. Nee, der kommt doch auch. Die haben das doch Ding noch verschoben. Das ist steht ja nicht auf UFC Dingsbums, ja, das stimmt. Aber da meine ich mich dran zu erinnern. Ich guck mal bei uns im Chat, die wissen das. Nö, da sind ja nicht viele Leute heute. Aber ich glaube, Jake Ellenberger trifft. Woodley versus Lombard wird gefordert im Chat. Also ja, haben wir ja schon gesagt. Ja, aber das ist der. Das könnte, glaube ich, das macht halt Sinn. Eine mehr als unterhaltsame Geschichte werden. Das müsste eine mehr als unterhaltsame Geschichte werden. Und es ist so, Jake Ellenberger trifft auf Tarek Seferdin am 26. April in Baltimore bei UFC 172. Also das Ding ist also schon gebuckt sozusagen. Was haben wir dann? Dann kommen wir zu, und das finde ich ist ein interessanter Kandidat für Calvin Gastelum und wird auch häufig so über Twitter gefordert, Dong-Yoon Kim. Ja. Dass man den gegen Gastelum stellt, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Könnte man gut machen. Die Frage ist, was macht man mit Rory McDonald? Also, der passt für mich gerade nirgendwo hin. Hängt so in der Luft, meinst du? Vielleicht mal abwarten, was mit Matt Brown passiert. Der ja jetzt auch sein Comeback-Fight hat nach seiner Verletzung. Aber das ist, ich finde, das Welterweight ist eine extrem interessante Division. Gegen Eric Silva tritt Matt Brown an. Richtig. Eric Silva auch auf 15. Weißt du, alles, was so nach Damien Maia kommt, hat auch Potenzial, da oben mitzuspielen. Ja. Also Mike Pyle vielleicht jetzt noch nicht unbedingt. Jake Shields definitiv. Ja, also den würde ich noch nicht abschreiben. Calvin Gastelum sowieso. Gunnar Nelson auch mit extrem starker Performance in London zuletzt. Eric Silva glaube ich nicht, aber die zwei, Gastelum und Nelson, würde ich auf jeden Fall in dieser Division auch noch mit in den Top 10 sehen. Was erwartest du denn noch von Gastelum im 2014? Also ich muss sagen, der Kampf gegen Rick Story hat mir schon ganz schön, also die Kinder. Er hat gekämpft wie ein wildes Tier, oder nicht? Das fand ich, ich fand die Performance von ihm großartig. Vor allem, wie du richtig sagst, in der zweiten Runde stand der Kost vor seiner ersten Niederlage und hat sich da durchgekämpft. Und Rick Story ist legit. Also das ist nicht irgendwie eine Pfeife, die du mal so wegdonnerst. Was ich ja auch so geil fand, in der dritten Runde, Minute vor Schluss circa gefühlt, Rick Story hat ihm im Rear Naked Choke und Gastelum, bisschen unkonventionell meiner Meinung nach, aber der windet sich daraus mit seiner Kraft und das ist war so beeindruckend, ey, mir hat er auch gut gefallen. Also ich habe dem Kampf, ich habe ja mal was Neues probiert auf Twitter am Sonntag, als ich mir das angeguckt habe und habe die Kämpfe so Sterne gegeben. Also 5 wäre natürlich dann absolut krasse Oberscheiß. So. Und dann hatte ich 2 Kämpfe zum Schluss, die ich mit 4 Sterne bewertet habe. Das war der Main Event und der Prelim Main Event. Also die beiden fand ich wirklich herausragend. Und über gestern haben wir im Endeffekt unsere Begeisterung fast schon genug jetzt ausgedrückt. Ich fand auch das Co-Main Event der Prelims super stark. Das war Andrasch. Ach genau, Pennington gegen Pennington, Jessica Andrasch, ja. Kriege ich das nochmal geladen ins Hirn? Was mir da aufgefallen ist, dass das Raquel Pennington, die wirkt noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Dabei ist die ja jetzt noch nicht, also die ist ja jetzt nicht neu im Business. Aber irgendwie wirkte das auf mich so, als ob die manchmal ein bisschen unbedarft an die Sache rangeht. Ein bisschen zu sehr unbedarft fast schon. Ich glaube, die hätte den Kampf gewinnen können. Pennington? Ja, ich glaube, die ist einem, also an irgendwas ist die gescheitert. An, was ist das denn? Sind das, ich glaube, die nennen das immer Octagon Jitters, aber sie hatte ja schon einen Kampf in der UFC. Ich guck gerade, also das war jetzt ja 8. Kampf. Ja. Also ich fand den Fight fand ich super gut. Fand ich super gut. War auch ausgeglichen, war ja dann auch im Endeffekt eine Decision. Aber ich fand's echt schade. Ja. Mag die Andrasch nicht. Doch, die finde ich eigentlich auch ganz gut. Die hat sich für mich gut entwickelt nach ihrer Auftaktniederlage. Aber für Raquel Pennington, ja, wie du schon sagst, da finde ich es auch ein bisschen schade, dass sie jetzt da nicht so einen kleinen Bass erzeugen kann. Mhm. Aber gut, die ist noch relativ jung. Ich glaube, die ist 25, 26. Weißt du es gerade? Siehst du es gerade irgendwo? Mhm. Ja, die ist noch relativ jung, da geht schon noch was. 25. Ja, also, da geht noch was. Nee, aber insgesamt fand ich, weil du ja vorhin gesagt hast, scheiß Card und hin und her oder scheiß Event, fand ich Main Event. Ja, Main Event war definitiv nicht scheiße. Also das ist. Er will mich nicht verstehen. Ein Klassiker. Naja, gut, aber nur weil es dich nicht interessiert, war ja der Main Event nicht scheiße. Der war nicht scheiße, nee, aber mich hat er halt nicht weggeblasen. Es war schon eine wilde Schlacht, definitiv. Ein wilder Schlagabtausch, aber. Also ab der 4. Runde bin ich nicht mehr auf dem Sofa gesessen. Na siehst du, ich habe den Kampf nicht mal in einem durchgeguckt. Doch, ich fand den wirklich herausragend. Also das war schon toll. Es war mit einer der besten in diesem Jahr, wobei es in diesem Jahr auch noch nicht so viele richtig geile Kämpfe gab. Ja. Aber er gehört mit zu den besten in diesem Jahr, fand ich. Was man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen muss, ist natürlich die Leistung von Dennis Bermudez. Hast du den Prelim-Kampf gesehen? Mm-mm. Das war auch eine großartige Sache von Dennis Bermudez. Muss man mal gucken, wo ist denn der jetzt eigentlich gerade gerankt? Weil die Rankings habe ich gestern oder vorgestern aktualisiert. Ist er auch Welterweight? Nee. Dennis Bermudez ist im Featherweight und ist jetzt in den Top 10. Ja, also auf dem muss man auch achten. 6 Kämpfe jetzt in Folge gewonnen. Das ist schon, und immer starke Leistungen. Also das ist schon beeindruckend. Und was man natürlich auch noch in Bezug auf 171 sagen muss, Miles Jury. Mhm. Auch da war ich begeistert, wie der sich gegen Diego Sanchez durchgeschlagen hat. Wobei Diego ja gesagt hat, und Chris, das ist wieder eine Aussage, die kann eigentlich nur von so einem Gott wie Diego Sanchez kommen. Er hat gesagt, ich hätte Magenprobleme, weil was macht man eine Nacht, bevor man einen wichtigen Kampf in der UFC hat? Man geht in ein Restaurant und isst rohes Fleisch. Das ist immer eine gute Idee. Natürlich macht das Diego Sanchez. Ja, Diego Sanchez ist in ein Restaurant gegangen und hat, ist Tatar, ist rohes Fleisch. Mhm. Oder? Naja, eigentlich bin ich schon ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, das verklärt auch ein bisschen die Vergangenheit mit den Treffen, die ich mit denen hatte. Da hat er, wenn wir essen waren, hat er immer nur sich ein rohes Steak bestellt und hat das einfach nur so abgerissen. Steak genommen mit der Hand und abgebissen. Und es kann natürlich sein, dass dieses Tatar, das Kleingehackte, dass das sein Organismus nicht verarbeiten konnte, weil er sich einfach so schnell im Magen aufgelöst hat. Also da muss ich ganz klar sagen, Diego Sanchez ist entschuldigt. Ist entschuldigt, ja. Er ist entschuldigt. Aber ich war ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mir davon mehr erhofft von dem Kampf. Ich war eigentlich nicht vom Kampf enttäuscht, weil mir Miles Jury so gut gefallen hat. Aber von Thiago Sanchez war ich halt, Thiago Sanchez war ich halt so enttäuscht. Also da habe ich einfach gehofft, dass da mehr kommt. Aber Jury hat das auch so geil gemacht. Jedes Mal, wenn Sanchez da seine wilden Brawlereien starten wollte. Die Brawlereien! Ja, da Jury einfach gesagt, ja, nicht mit mir, du Affe. Mach das mal schön. Hat er als erstes Mal gemacht, der Jury. Miles, Jury. Ja, also als das We Will Rock You dann Theme kam von ihm und Diego Sanchez wieder völlig wie so ein komplett Geisteskranker dann auch beim Cutman einvasiliert wurde und oder vorher dann auch von seinem Coach, eigentlich, da wäre ich schon Knockout gegangen bei den Punches, die er sich da gefangen hat. Kannst du dich noch erinnern? Ja, das ist jedes Mal so. Das ist ein Wrestling-Trainer. Ja, okay. Es gibt, also das ist, hat er auch mal gesagt, es ist ihm wichtig, dass es immer er macht, der ihn in die Fresse haut. Wahrscheinlich hat er irgendwie die weichen Hände da im Team oder so. Ja, da kann ich mir was nicht vorstellen, dass der auf weiche Hände steht. Aber das ist so gut. Diego Sanchez ist einfach so unfassbar unterhaltsam und der hat nichts im Standing verloren, finde ich. War nicht so eine klasse Performance und aber er hat doch wieder abgeliefert, oder? Der hat jetzt inzwischen so einen Nimbus wie die Diaz-Brüder, die eigentlich, auch wenn sie zweimal hintereinander verlieren, im Prinzip immer wieder bei einem Pay-Per-View oder in einem Fight-Night-Main-Event stehen können und immer drawn, weil sie immer abliefern. Diese Szene alleine schon, als er sich den ersten heftigen Treffer in der ersten Runde gefangen hat, das macht Diego Sanchez. Komm, so machst du mit den Fingern so. Wie, war denn was? Also aber ich habe nichts gemerkt. Da muss man dazu sagen, ich glaube, da liegt halt einfach auch ein bisschen daran, dass du erst seit 2-3 Jahren dabei bist, was überhaupt nicht schlimm ist. Das ist schon immer seine Art gewesen. Also, ja, das glaube ich. Er hat schon immer so gekämpft, sprich, man kennt ihn nicht anders. Aber das ist ja trotzdem geil. Also damit will ich ja nicht sagen, dass es nicht deswegen interessant ist. Also der ist einfach schön zu beobachten, so im Fight-Mode. Schöne Szene aber auch, als Miles Jury in der Upper Position irgendwie im Ground Game in der ersten Runde war und Diego Sanchez ihn einfach hochgehoben hat mit den Füßen. Stimmt, Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe es mal von Rory McDonald gesehen, kann ich mich dran erinnern. War das nicht im Kampf gegen Damien Maia sogar? Aber da müsste ich jetzt fast schon schwindeln. Aber das ist auch, weil mal Damien Maia eingeschlafen ist oder so. Ja, das könnte ich mir sogar gut vorstellen bei Damien Maia. Ja, das stimmt. Man sollte Damien Maias Einschlaffähigkeiten, die sind wirklich herausragend, fast schon. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, ich fand das Event gut. Es war mit Sicherheit nicht das geilste Event es war kein schlechtes Event. Einigen wir uns darauf. Und es war wieder so, dass ein Pay-Per-View von der UFC eigentlich immer abliefert. Mhm. Also, ja. Es ist wirklich nicht so, dass man danach da sitzt und sich denkt, oh Mann, das Geld, das hätte ich auch für was anderes ausgeben können. Nö, hat sich wieder gelohnt und sollte man gesehen haben, die Veranstaltung. Ja, Gastelum Story, Pennington, Andrasch. Das war schon stark. Sanchez, Jury natürlich auch, Hendrix, Lawler haben wir viereinhalb Kämpfe. Ich fand auch Condit Woodley, bis das Ding abgebrochen wurde, auch ganz geil. Das waren schon gute Kämpfe, ja. Ein Lombard gegen Shields, klar, ist aber ich meine, guck mal, Jack Shields ist dafür bekannt, dass er dich einfach scheiße aussehen lässt. Das ist schon immer so gewesen. Und dafür hat Lombard noch einiges gemacht. Ich habe wirklich in der ersten Runde, da habe ich gedacht, Alter, der macht den hier kaputt. Und Jack Shields ist nicht leicht zu finishen. Weißt du jetzt, was ich meine, warum du Gastelum Story nicht in die Maincard bringst? Ja gut, da hast OSP, Thumb Bruce, hast du gegen Krylov, den fand ich jetzt auch nicht, ja. Da ist der Stern von der Ukraine, ich glaube, da im Endeffekt hat sich da schon der Volksentscheid entschieden. Also in der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde schon eine Entscheidung getroffen, seitens der USA, muss man sagen. Die haben die Ukraine definitiv nach Hause geschickt. Wie findest du denn OSP? Der ist stark, den fand ich auch bei Strikeforce schon gut. Den darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Er ist natürlich schon Veteran, fast schon, muss man sagen. Oder wie alt ist der denn? Ja. Müsste man auch fast mal gucken. Auvent Saint-Preux. 30. Also, ja. Wie viele Kämpfe? Ja, da müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Ach so. Nee, also das fand ich schon gut, aber was mich viel mehr gesteuert hat, ist halt, dass Krylov dann doch, ja, kannst du vergessen, den Typen. Also da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft von Krylov, ja, muss ich sagen. Ja, aber Nikita Krylov. Nikita könnte auch irgendwie so ein 80er-Jahre-Bösewicht sein. Wenn ich jetzt mal überlege, er hat gegen Saul Polaili, der mit einem Rippenbruch gekämpft hat, verloren. Jetzt gegen OSP, also 20 Kämpfe hat OSP, 15 zu 5. Ja, da geht noch was. Gegen OSP hat er überhaupt keine Chance gehabt. Gut, das war jetzt nicht überraschend, aber ich finde es immer schade. Ich würde es geil finden, wenn da jemand so eine Chance mal nutzt, so eine Underdog-Position ausnutzen kann. Ich meine, ich liebe Gustafsson, ja. Ich will vor allem diesen Rückkampf gegen Jones sehen, aber ich hätte es auch irgendwie cool gefunden, wenn Manua den da ausknockt auf einmal. Ich meine, das ist doch das Geile, wenn sowas passiert. Wenn du mit allem rechnest, aber nicht mit einer Niederlage von XY und dann passiert's. Das ist doch, diese Überraschungsmomente sind doch geil. Das hätte ich mir erhofft. Sogenannte Markout-Moments, ne? So sieht's aus. Was man noch sagen muss, die UFC, beziehungsweise wie nennt man das eigentlich? Die Statistiker, würde ich fast schon sagen, gehen davon aus, dass 171 der beste Pay-Per-View in diesem Jahr sein müsste. Mit Zahlen kann ich das auch unterlegen. Wie, also, wie meinen die das? Wie? Naja, also von den Pay-Per-View-Buys. Bis jetzt. 2014 gab es ja drei Pay-Per-Views. Mhm. 169 hatte so um die 230.000 verkaufte Pay-Per-Views und 170 340. Und man geht davon aus, dass jetzt die Nummer noch ein bisschen mehr haben sollte. Bin ich mal gespannt, wo sie sich da dann einpendeln. Wenn ich da natürlich was irgendwie in Erfahrung bringen kann, werde ich's dir direkt auf die Nase binden. Ist ja logisch, Chris. Was ist denn der nächste Main Event von einem Pay-Per-View? Ist das nicht John Jones gegen? Ich glaube. Tranquilo Barnetta? Ja, Tranquilo Barnetta gegen John Jones. Ja, also da steht uns auch schon wieder ein geiler Fight ins Haus. Da gibt's natürlich auch wieder eine Pay-Per-View-Ausgabe, muss man dazu sagen. Muss man wirklich mal an der Stelle dazu sagen. Guck gerade nochmal die Maincard durch. Ja. Da ist dieser Allenberger-Seferdin-Fight. Der ist da? Ist sonst noch irgendwas, was dir spontan dann im Auge juckt, fast schon? Luke Rockhold gegen diesen Boach. Tim Boach, ja. Phil Davis ist on the roll. Anthony Johnson, das ist auch ein interessanter Kampf. Bobby Green. Ist dabei, das ist schön. Aber muss man auch noch mal kurz sagen, Phil Davis gegen Anthony Johnson ist auch interessant für Light Heavyweight. Freue ich mich drauf. Bobby Green gegen Jim Miller. Auch ein geiler Kampf. Es ist, sehe ich gerade, Andre Philly auch mit dabei, ich weiß gar nicht, hat Chris Holdsworth oder Andre Philly sein Debüt gegeben als erstes, also von Team Alpha Male. Ist dieser Philly, da bin ich auch mal gespannt, wie der sich so schlägt. Übrigens, apropos Team Alpha Male. Heute Nacht bekannt gegeben, dass sich Dwayne Ludwig und das Team Alpha Male, also die trennen sich. Wieso? Weil der gute Dwayne möchte lieber jetzt ein eigenes Gym mal aufmachen, auf eigenen Beinen stehen. Und also die haben wohl kein Beef oder so, sondern er hat praktisch erkannt, wie gut er als Marke ankommt und will einfach ein bisschen Kohle machen. Nimmt er welche mit? Nee. Bis zum 24.05. läuft wohl noch sein Vertrag. Dann macht er sich eine eigene Butze auf da und Uriah Faber hat gesagt, die suchen jetzt schon einen neuen Coach. Mark Hominick, Dan Hardy, Mark Beecher und Robert Follis sind so Kandidaten, mit denen sie gerne zusammenarbeiten würden. Dan Hardy? Dan Hardy, ja, absolute Legende. Also die Frage ist halt, wie der überhaupt Zeit hätte, neben seiner Tätigkeit als UFC-Kommentator, mein Gott, sind ja nicht so extra, obwohl, die sind auch für Asien zuständig. Nee, nicht für Asien, für Nahen Osten oder so, Mittleren Osten oder was, da Kuckuck. Hast du noch mal geguckt, was der Women's Bout bei 172 in den Prelims ist? Nee. Jasmine Duke gegen Bette Correa. Bette Correa ist wieder mit dabei. Bette Correa und Jasmine Duke, ist das nicht die... Jasmine Duke ist die... Diese Schlaxi-Tante. Von den Four Women's Men. Rousey. Genau, ja. Aber, ey, ich fand diesen kleinen Wrestling-Fight von Ronda Rousey, fand ich charmant. Da habe ich schon schlechtere Diven-Matches gesehen. Da habe ich schon schlechtere Diven-Zellen sehen, als sie da am Turnbuckle hingen. Ja. Das fand ich... Ach komm, mein Gott. Nee, habe ich kein Problem mit. Fand ich lustig. WrestleMania 131 ist in ihrer Heimatstadt. Wo? Wo kommt sie her? Ronda Rousey, die kommt doch irgendwo aus Florida, oder? Nicht? Ja, gut, das ist, kann man dann auch. Ich weiß es nicht, wo die herkommt. Weiß ich also, da gibt es auch Städte in Florida und da ist eine Stadt, da ist Ronda Rousey geboren und da ist auch 131, WrestleMania 31. Und sie hat jetzt gesagt, dass sie sich vorstellen könnte, da was zu machen. Aber nur unter dem Banner for Women's Man. Aus Riverside, Kalifornien kommt sie. Siehste? Da wird das Event nicht sein, WrestleMania, aber dann wahrscheinlich die nächstgrößere Stadt. Werden wir sehen, ist ja noch eine Weile hin. Aber ich habe mir jetzt auch mal die Card aufgerufen, weil du ja von der so geschwärmt hast. Also Jones, Teixeira haben wir besprochen, Rockhold, Tim Boach, Jim Miller, Bobby Green ist geil. Es fehlt aber so der nächste große schillernde Name, außer Jones gegen Teixeira. Anthony Johnson wird geil werden, kann ich dir versprechen. Nee, das sage ich dir auch, dass das geil wird. Aber Luke Rockhold ist also ehemaliger Strikeforce-Champion, Bobby Green. Ja. Gut, kann ich verstehen, wenn du da jetzt nicht so gehypt bist. Tarek Seferdin gegen Jake Allenberger ist ein schöner Prelim-Main-Event. Das ist so ein sogenanntes Rubber-Match, ne? Benavides ist wieder mit dabei. Joe Benavides gegen Tim Elliott, auch geiler Kampf. Doch, das ist eine schöne Karte, da freue ich mich schon drauf. Und natürlich auf die Pay-Per-View-Ausgabe, die es davor dann wieder zu bestaunen gibt. Ja, Dwayne Ludwig, das habe ich dir ja erzählt. Ja, im Endeffekt, was gibt's denn? Ach, es gibt ja ein interessantes Fight-Announcement. Hast du mitbekommen? Mm-mm. Dein good old friend Ben Henderson hat endlich wieder einen Kampf. Ben! Benson! Ja. Benson Smooth Henderson! Gegen Rustam Khabilov. Das wird eine schwere Nummer bei Fight Night 42 in Albuquerque. Albuquerque? Zum ersten Mal ein UFC-Event in Albuquerque. Bobby Volker wird auch noch gegen Lance Benoist antreten. Das findet auch statt. Ja. Rustam Khabilov, was? Nee. Doch, Rustam, natürlich, ja. Rustam, ne? Ja. Kommt aus einem Victory gegen Jorge Masvidal. Der kommt wahrscheinlich von einigen Victories. Der kommt von Only. Oh, scheiße. Der ist legit. Geiler Kampf, da können wir uns drauf freuen. Und aber da mache ich mir natürlich. Ja. Da mache ich überhaupt keine Sorgen. Wir können uns auch auf Cub Swanson gegen Jeremy Stevens freuen. Cub Swanson, der war ja zuletzt auch on the roll. Und es wurde zeitweise die Woche gemunkelt, dass das in Berlin stattfinden könnte, also der Kampf, der das Main Event hätte werden können. Und da hätte ich natürlich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht hingehe, aber ist also nicht für... Welches Main Event? Wer war der andere? Cub Swanson gegen Jeremy Stevens, der zuletzt auch großartige oder eine großartige Leistung gezeigt hat, so muss man es im Endeffekt sagen. Ja, also das sieht alles schon gar nicht so schlecht aus. Habe ich dir übrigens erzählt, dass Dominic Cruz wieder trainiert? Muss man an der Stelle vielleicht auch noch mal... Gott sei Dank, bis er sich wieder verletzt. Ja, er macht noch kein Sparring, aber so ein bisschen Grappling und so. Das geht wohl schon locker von der Hand. Und scheint wieder auf einem guten Weg zu sein. Ja, Hast du eigentlich... Ja, ja. Mach du, bitte, junge Dame. Es ist definitiv hart off-topic. Hast du heute die Face-to-Face-Shoot-Promo zwischen Khan und Klopp gesehen? Nein. Ich hab's aber mitbekommen. Gilt es aber, sich nochmal anzugucken. Da kann man fast meinen, da hätte auch ein Shoot-Fight dann nochmal stattfinden können. Wer weiß, vielleicht kommt's auch nochmal dazu. Auf die Berlin-Card. Apropos Berlin-Card, da findet ja auch das Silver Sunnen-Ding statt in Brasilien. Und das ist ja, hängt eigentlich an gar keinem Faden, weil bislang gibt's immer noch keine Unterschrift unter diesem Vertrag, unter diesem Kampf. Der Kampf ist vertraglich noch nicht beschlossen. Chael Sonnen hat ja auch so seine neuen Lebenseinstellungen, ne? Inwiefern? Nur nach dem Motto, wenn TRT weg ist, dann mache ich auch nichts mehr. Zu Recht, Chris. Ja, natürlich zu Recht. Nein, es liegt ja nicht, muss man kurz dazu sagen, es liegt ja nicht an Chael Sonnen, sondern wenn er die Silver hat, bislang noch nicht unterschrieben. Es liegt nicht an Chael Sonnen. Ach so. Ja, ja. Man weiß auch nicht so richtig, warum. Dana White hat auch gesagt, ich habe keine Ahnung, warum es nicht klappt. Nee, Quatsch. Dana White hat gesagt, er kann nicht sagen, warum es nicht klappt. Es hat aber definitiv nichts mit TRT zu tun, sondern du musst irgendwas mit diesen Show-Geschichten zu tun haben. Ja, aber jetzt warte doch mal. Wenn die Leute sagen, wir beide machen Ultimate Fighter, dann coache ich, coach du, und dann ist ja auch völlig klar, dass wir beide dann auch, solltest du den nicht oder ich mir das Kreuzband reißen, wir dann auch beim Final gegeneinander antreten. Das ist das gibt's doch gar nicht. Naja, wie gesagt, also das, was du jetzt gesagt hast, ist richtig, aber es gibt das wohl dann offensichtlich doch, denn die Unterschrift fehlt noch von dem guten Wanderlei. Und was dann nun wirklich alles hinter den Kulissen da abgeht, ist natürlich die zweite Frage. Kann natürlich auch alles wieder nur ein Gehype sein, dass man da versucht, so ein bisschen wieder noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, damit man noch mehr eine Story draus machen kann. Also das ist ja momentan so von Seiten der UFC die größte Story, nenne ich es jetzt einfach mal, die sie so haben. Ja, also einfach was so den Beef-Faktor angeht. Also mehr geht halt einfach nicht. Vielleicht wollen sie das einfach bis zum Geht nicht mehr ausschlachten. Vielleicht ist es ja wirklich Jill Sonnens letzter Kampf. Wer weiß das? Ich würde schon fast sagen, das ist Jill Sonnens letzter Kampf. Ja, das ist natürlich Spekulation. Also ich sehe gerade, Cain Velasquez ist auf 4 gefallen in den Pound for Pounds. Ist gefallen? Ja. Ich weiß gar nicht, wo der davor war. 3. Ja, gut, kann er verkraften. Cain Burrow hat ihn überholt. Ja, José Aldo und Hennen Barrow sind schon, ja, aber wie gesagt, diese Pound for, oder was heißt wie gesagt, aber wir haben es glaube ich doch, wir haben es schon mal gesagt, diese Pound for Pound Rankings sind fragwürdig, schwierig zu interpretieren, aber ich finde ganz im Ernst, diese Rankings, erst gab es ja nur bis 10 die Rankings, dann bis 15 haben sie die erhöht, ich finde, das macht das alles wesentlich interessanter und natürlich, auch wenn es natürlich fragwürdig ist, wie man das einkategorisiert, ein bisschen transparenter, dass man einfach sagt, ja warum, ja wie ist denn der da jetzt anzusehen in der Division, da finde ich diese Rankings wirklich schön und diese Pound-for-Pound-Rankings sind ja glaube ich eher romantisch als realistisch, weißt du, dass da Ronda Rousey auf Platz 10 ist und Benson Henderson auf 12, das ist natürlich paradox, aber du hast völlig recht, das ist schwer zu interpretieren, aber ich mag sie sehr gerne, diese Rankings. Ja, die haben sie ja gemacht für Fox. Fox hat ja gesagt, als okay, der Deal zustande kam, wir brauchen hier irgendwie Rankings, um das zu verkaufen. Die UFC wollte das nie, weil du hast natürlich dann das Problem, dass du mit Manager dealen musst, die dann sagen, hey, mein Kämpfer ist aber auf Rang 10, ich kämpfe nicht gegen jemanden, der auf 13 ist, weißt du, also. Du kannst es aber auch als positiven Faktor nehmen, wenn du jetzt eine Berlin-Karte hast, ja, da kämpft ein, wie? Musashi? Ja. Der ist Number 12 ranked. Alter, Leute, das ist doch schon mal was. Kannst du auch für dich nutzen. Ja, also wie gesagt, über Rankings ist es schwierig, ein endgültiges Urteil zu fällen. Man müsste wissen, wie sie genau entstehen. Also dadurch, dass es halt Journalisten voten, das ist, ich weiß nicht, mit diesen Rankings, ich komme damit nicht immer ganz klar. Manchmal finde ich es ganz okay, wie sie sich ergeben haben und manchmal kann ich es überhaupt nicht verstehen, wenn dann manchmal zum Beispiel, jetzt habe ich natürlich hier kein Beispiel, aber jemand, der von jemand anderen schon besiegt wurde, vor dem dann trotzdem steht. Ja, also das, kannst du das ungefähr verstehen, was ich meine? Ja, ja, klar. Rashad Evans hat zum Beispiel gegen, Rashad Evans hat nicht gegen Phil Davis verloren, das war Lyoto Machida, der gegen Phil Davis verloren hat. Ja, aber da gibt's ein paar so Beispiele, dass praktisch der Geschlagene über den steht, von dem er geschlagen wurde. Mhm. Das ist natürlich dann auch immer fragwürdig. Ja, Carlos Condit vor Tyron Woodley. Wie kann das sein? Tyron Woodley hat Carlos Condit besiegt. Wobei das ein schlechtes Beispiel ist, da ja da noch diese Verletzung mit rumschwirrt. Gut, lass uns ganz kurz noch ein bisschen auf die Fight Night jetzt am Sonntag eingehen. Mauricio Shogunhua gegen Dan Henderson im Endeffekt, ja, da haben wir das schon kurz angeteased, was haben wir sonst noch auf der Karte? CB Dolloway gegen Cesar Ferreira, der unfassbar durchtrainiert ist, also aber ich glaube, das war der Typ, der mit Vitor Belfort trainiert hat bei... Naja, trainiert. Mit Vitor Belfort oder mit Wanderlei Silva bei... Der war auch bei Ultimate Fighter Brasilien. Macht das denn den Kohl fettig? Mit welchen von den beiden? Ja, natürlich macht das den Kohl fettig. Einfach weil es interessant ist. Also wer den da betreut hat, ist egal. Auf jeden Fall, gut, ist jetzt kein mega Co-Main-Event, aber finde ich interessant. CB Dollarway mag ich halt nicht. Also von daher, ja. Norman Park, der hat zuletzt eine gute Leistung gezeigt in, war das in Manchester? Ja, der sagt mir auch was. Ja, den haben wir, glaube ich, in Manchester gesehen, Chris. Ja, als wir da waren, stimmt. Ja. Als wir das Leonardo Santos haben. Gegen Norman Park, muss ich ganz ehrlich sagen, ich als Typ, der jetzt anderthalb Jahre guckt oder so, da kickt bei mir noch nicht so viel. Gegen John Tuck hat der gewonnen gehabt, richtig, der an den Kampf, ja, ist ja, kann ich mich erinnern. Warte, ist, mit der Ruhe. Fabio Maldonado gegen Gian Villante, ein guter Freund von Chris Weidman. Mal gucken, ob Chris Weidman mit nach Brasilien fliegt. Und Fabio Maldonado magst du ja. Ja. Der seine Füße auch gerne in der Ringpause mal. Finde ich cool. Das ist für mich der trollt, glaube ich, alle einfach nur. Das ist eine dumme Sau. Ich finde den cool. Dann kommt der, von dem wir uns so viel erhofft haben. Meyerbeck, Tassimov ist mit dabei. Ja. Honey Jason gegen Steven Seider, das könnte auch ganz interessant werden. Oh! Diego Brandão gegen Will Shope. Was machen die denn in den Prelims? Diego Brandão in den Prelims? Ich weiß gar nicht, ob der sein Visum selbstständig ausfüllen kann. Also, macht doch gar nichts, das kann man doch machen lassen. Ist der eigentlich noch Brasilianer oder ist der mittlerweile schon? Der ist jetzt nationslos. US-Amerikaner. Er ist noch Brasilianer, dann braucht er gar kein Visum. Wenn man auf sein Profil klickt, es kommt so eine Piratenflagge. Weil, ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil der ist ja auch bei Jackson Winkle John ansässig. Ja, bekannt hier aus Albuquerque kommen. Honey Marquez gegen Fabio Santos. Juicy, ey, aber das ist auch interessant. Juicy Formiga gegen Scott Jurgensen, auch interessanter Kampf fürs Flyweight. Dann dieser glatzköpfige Typ da, der Diego Popetu gegen Kenny Roberts. Es sind ein paar Leute dabei, die man schon gesehen hat und die immer wieder Spaß gemacht haben. Genau wie hier Godofredo Pepe, der bei den Early Prelims dabei ist. Auch den haben wir gesehen schon auf anderen Brasilien-Cards zuletzt. Ich sag mal so, die Brasilien-Events haben uns bislang eigentlich auch nie richtig enttäuscht. Mhm. Sie waren immer ganz unterhaltsam und darauf spekuliere ich jetzt einfach, dass das hier genauso ist. Also es ist bis auf den Main-Event-Kampf nichts dabei, wo ich jetzt völlig ausmarke. Ja, also sind ein paar Kämpfer dabei, die ich gerne sehe, aber kein Kampf im Speziellen. Vielleicht noch die Geschichte zwischen Formiga und Jurgensen. Also das interessiert mich natürlich noch. Und ja, ich bin auch gespannt, wie Diego Brandão jetzt zurückkommt nach seiner Niederlage gegen, war das nicht gegen Cub Swanson, die Niederlage? Nee, gegen Dustin Poirier war die, genau. Also von daher interessiert es mich dann schon, aber das Event an sich ist jetzt, also, ja, schwierig, da wieder einen richtigen Hype zu kreieren, muss ich fast schon sagen. Ab nächste Woche wird's ja dann richtig, geht's ja richtig rund, Chris, wa? Wieso? Naja, 11. am Freitag, am 11. April, ist die Fight Night in Abu Dhabi. Dann am 17. April, also 6 Tage später, sind die Tough Nations Finals in Kanada. Und 2 Tage später ist UFC on Fox am 19. Verdum gegen Brown. Also ab nächste Woche fliegen hier die Fetzen, du. Sehe ich gerade. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich mich so auf die, was ist das, Abu Dhabi oder was war das? Ja, das ist auch. Roy Nelson so ein, gegen ja, einen, ja, das muss Big man nicht Knock, oder wie heißt der? Ja. Das muss man aber nicht gesehen haben. Clay Guida gegen Tatsuya Kawajiri und so. Boah, ich weiß das nicht. Das muss man nicht gesehen haben. Aber da können wir dann in einer weiteren Ausgabe genauer drauf eingehen. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht allzu viel passiert, was man erwähnen müsste. Vielleicht noch, dass die UFC und Holly Holm erstmal nicht zusammenkommen. Für den es interessiert, Dana White hat es gesagt, die Gespräche liefen jetzt nicht so hammergeil. Und es wird jetzt vorerst keine Holly Holm gegen Ronda Rousey geben. Für alle, die sich auf Ronda Rousey gegen Gina Carano freuen, den Kampf wird es jetzt auch erstmal nicht geben, weil, also Catchweight wird es definitiv nicht geben, hat Dana White auch gesagt, wird es nicht in der UFC geben. Ronda hat zwar gesagt, naja, ich würde für Gina die Ausnahme machen und auf 145 Pfund gehen, aber nur für Gina Carano. Jetzt frage ich dich aber, Ronda Rousey hat immer gesagt, sie hat keine Angst vor Cyborg und würde sofort auf Cyborg treffen, wenn die runterkommt, weil Ronda geht nicht hoch und würde das niemals machen und hin und her. Jetzt sagt sie, für Gina würde ich es machen, warum macht sie es nicht für Cyborg? Wenn Ronda Rousey so legit ist und sich so sicher ist, dass sie Cyborg besiegen kann, ja, dann kann sie doch auch eine Gewichtsklasse hochgehen für sie und ihr Star beweisen. Warum nur besorgen? Warum? Ich, das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, aber grundsätzlich sehe ich das eher so wie Dana White. Man ist hier wirklich die größte Mixed Martial Arts Promotion auf der Welt und da sollte man nicht so Kirmeskämpfe machen. Natürlich dann alles auf den Kopf gestellt, wenn es wirklich GSP gegen Anderson Silva gibt, aber da finde ich, sollte man jetzt nicht irgendwie Catchfights irgendwie ansetzen. Gut, dass du es sagst. Anderson Silva wird 2014 definitiv kein Comeback feiern. Naja, da haben wir das auch geklärt. Das kann man an der Stelle auch nochmal sagen. Vielleicht kann ich das sogar noch mit Fakten untermauern. So viel Zeit muss sein. Kann ich dir kurz sagen, ich hab mich natürlich am Dienstag gewogen. Die Sendung ist ja ausgefallen, aber ich habe mich natürlich am Dienstag gewogen. 101,4, Chris. 101,4. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken, these rumors that I fight at UFC 181. Also er wird definitiv nicht zur Year-Ends-Show wieder dabei sein. This year is over for me, sagt Anderson Silva. Hm. There's a chance I fight in the first half of 2015. Wird nicht jünger, der Bursche, ne? Er wird nicht jünger, aber wie es aussieht, vor 2015 sehen wir ihn auch nicht wieder. Muss man dazu sagen. Schade. Aber haben wir das auch noch unters Volk gestreut, die kleine Nachricht. Dann sind wir durch, Chris. Ja. Ich würde fast schon sagen, nächste Woche versuchen wir mal wieder den Dienstag anzupeilen. Und dann sehen wir mal weiter. Ihr könnt das natürlich alles mitverfolgen, wann wir senden, über die bekannten Kanäle. Von daher, ihr verpasst nichts. Und, kleines Bonbon für alle Hörer, alle unsere Folgen erscheinen auch als Podcast. Das habe ich mir heute ausgedacht, als neues Gimmick habe ich mir das ausgedacht. Toll. Gut. Tschüssikowski. Ja, tschüssi.